Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Die Heldin der kommenden 80 Minuten heißt Jane Eyre. Das Schicksal dieser couragierten Frau aus dem viktorianischen England wird sie auch an den beiden Weihnachtstagen begleiten. Der Roman, nach dem dieses Hörspiel entstand, zieht sie sicher genauso in Bann wie schon Millionen begeisterter Leser vor ihnen. Der Saarländische Rundfunk produzierte das Hörspiel Jane Eyre nach dem Roman von Charlotte Brontë zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk, Deutschlandfunk Kultur und Radio Bremen im Jahr 2005. Bearbeitet und in Szene gesetzt wurde es von Christiane Uhaus. Die Hauptrollen verkörpern Sascha X und Christian Redl. Die englische Pfarrerstochter Charlotte Brontë lebte im kalten England in einer frostigen Zeit. Queen Victoria regierte das Land und die zahlreichen Kolonien mit eiserner Hand. Das enge Korsett gesellschaftlicher Konventionen betonte die Tradition und den christlichen Glauben bis zur Bigotterie. Die Rolle der Frau in dieser Dreiklassengesellschaft war klar definiert. Ehefrau und Mutter hieß das Lebensziel. Wie ihre Schwestern Emily und Anne wurde auch Charlotte Brontë Schriftstellerin. Ihr Buch Jane Eyre wurde 1847 zum ersten Mal in England unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht, denn es schickte sich für Frauen nicht, ernsthafte Romane zu verfassen, schon gar nicht solche, in denen die Missstände und Quälereien in einer einsamen Kindheit beschrieben werden, wie es Charlotte Brontë getan hat. Sie hatte damit auf Anhieb Erfolg. Brontës Schriftstellerkollege William Makepeace Thackeray las Jane Eyre in einem Rutsch und urteilte dann: Es ist ein prächtiges Buch. Der Autor ist, ob Mann oder Frau, großartig, der Stil sehr souverän und, wenn ich so sagen darf, grad heraus. Einige der Liebesszenen haben mich zum Weinen gebracht. Weinen vor Rührung, warum nicht? Ein Stück Radiokunst kann auch das vollbringen. Hören Sie jetzt Sascha X als Jane Eyre, die ihre eigene Geschichte erzählt. Im späteren Verlauf kommt Christian Redl hinzu, der in der Rolle des Mr. Rochester seine Hörer und Hörerinnen mit zärtlichen und humorvollen Tönen überrascht. Jane Eyre, Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Brontë. Übersetzung aus dem Englischen, Gottfried Röckelein. Bearbeitung und Regie, Christiane Uhaus. Erster Teil. Ich habe lange Spaziergänge noch nie gemocht. Schon gar nicht an schauerlich kalten Nachmittagen. Das Schlimme war für mich immer das Heimkommen in der nasskalten Dämmerung. Finger und Zehen ganz klamm, betrübt wegen der Schelte von Bessie, dem Kindermädchen. Eliza, John und Georgiana im Wohnzimmer um ihre Mutter versammelt. Sie, Mrs. Reed, ruht auf einem Sofa beim Kamin und sieht, umringt von ihren Lieblingen, die im Augenblick weder streiten noch heulen, restlos glücklich aus. Mich hat sie von der Teilnahme an der kleinen Runde befreit. Begründung? Solange du dich nicht ernsthaft um ein geselligeres und einem Kinde angemesseneres Verhalten bemühst, um ein gefälligeres Benehmen. Um ein lustigeres, offeneres, natürlicheres sozusagen. Solange muss ich dich tatsächlich von jenen Privilegien ausschließen, die nur den zufriedenen, glücklichen kleinen Kindern zugedacht sind. Was Bessie mir denn vorwerfe? Jane! Wortklauber und Fragensteller sind mir zuwider. Setz dich jetzt irgendwo hin. Und solange du nichts Liebenswürdiges zu sagen hast, verhältst du dich still. Huh, Madame Muffel, wo zum Geier steckt sie bloß? Gut, dass ich den Vorhang vorgezogen habe, denke ich mir. Die sitzt bestimmt wieder am Fenster. Komm raus, du Miststück! Was willst du? Ich? Unbeholfen und schüchtern, auf der Stelle trete ich vor. Das heißt, was wünschen Sie, Master Reed? Ich wünsche, dass du herkommst. John Reed, 14 Jahre, 4 Jahre älter als ich, groß und kräftig, fettige, ungesunde Haut, dicker Kopf mit groben Gesichtszügen, schwabbelige Backen vom gierigen Essen in sich hineinstopfen. Seine Mama behält ihn gerade für 1 oder 2 Monate zu Hause wegen seiner zarten Gesundheit. Etwa 3 Minuten verbringt er damit, mir seine Zunge herauszustrecken, soweit er nur kann, ohne dass dabei die Zungenwurzel Schaden nimmt. Ich weiß, dass er bald zuschlagen wird. Und während ich vor dem Schlag zittere, staune ich über seine eklige und hässliche Erscheinung. Was hast du da hinter dem Vorhang gemacht? Ich habe gelesen. Zeig mir das Buch. Du hast kein Recht, unsere Bücher zu nehmen. Du bist hier nur geduldet, sagt Mama. Ich werde dich lehren, in meinen Bücherregalen herumzustöbern. Denn es sind meine Regale. Das ganze Haus gehört mir. Jedenfalls in ein paar Jahren. Los, stell dich neben die Tür. Weg vom Spiegel und von den Fenstern. Das schwere Buch trifft mich. Ich stürze, falle gegen die Tür und schlage mir den Kopf auf. Es blutet. Heftiger Schmerz. Au! Du gemeiner, brutaler Kerl! Du Mörder! Sklaventreiber! Du römischer Kaiser, du! Ich spüre, wie er mich an den Haaren und an der Schulter packt. Ich spüre 1 oder 2 Tropfen Blut von meinem Kopf den Hals hinabrinnen. Ich gehe wie eine Rasende auf ihn los. Ich weiß nicht so genau, was ich mit meinen Händen anrichte. So eine Furie! Bessie, schafft sie ins rote Zimmer und sperrt sie dort ein. Ungerecht. Ungerecht. Das ist so ungerecht. Warum muss ich dermaßen leiden? In welchem Aufruhr befand sich meine Seele an jenem düsteren Nachmittag? Ich konnte die beharrlich wiederkehrende Frage in meinem Innern einfach nicht beantworten. Warum musste ich dermaßen leiden? Warum werde ich andauernd tyrannisiert? Warum werde andauernd ich andauernd tyrannisiert? Verurteilt. Andauernd beschuldigt. Verurteilt. Warum kann ich es niemandem recht machen? Nie gefallen. Jetzt, aus dem Abstand von, ich werde nicht verraten, wie vielen Jahren, sehe ich klar. Ich war ein Misston in Gateshead Hall. Ich war anders als alle anderen. Heute ist mir klar, dass Mrs. Reed, wäre ich ein unbekümmertes, hübsches, umhertobendes Kind gewesen, meine Existenz mit größerer Zufriedenheit geduldet hätte. Ich muss weg von hier. Ich muss weg von hier. Nie mehr essen. Nie mehr trinken. Einfach sterben. Einfach sterben. Das Licht des Tages begann sich aus dem roten Zimmer fortzustehlen. Allmählich wurde ich kalt wie ein Stück Stein und mein Mut verließ mich immer mehr. Das rote Zimmer. In dieser Kammer hier hatte Mr. Reed seinen letzten Atemzug getan. Hier lag er aufgebahrt. Von hier wurde er im Sarg von den Leichenträgern hinausgetragen. Und seit jenem Tag wurde dieser Raum selten und ungern betreten. Ein großer Spiegel warf die leere Erhabenheit von Bett und Zimmer zurück. Mein gebannter Blick erforschte unwillkürlich die Tiefe des Raums, die er enthüllte. Aus dieser vorgespiegelten Perspektive erschien alles kälter und düsterer als in der Wirklichkeit. Und die wunderliche kleine Gestalt, die mich dort mit aufgerissenen Augen und käseweißem Gesicht ansah, deren Arme als helle Flecken aus der Düsternis herausstachen, wirkte wie ein leibhaftiger Geist auf mich. Sie kam mir vor wie eines jener winzigen Phantome, halb Elfe, halb Kobold, die in Bessies abendlichen Geschichten aus den einsamen, farnüberwucherten Talsenken der Heidemoore den Reisenden erschienen, die noch spät unterwegs waren. Einfach sterben. Alle sagen, ich sei schlecht. Und bin ich das nicht auch, wenn ich so etwas Sündiges denke? Einfach sterben. War das Gewölbe unter dem Altar der Kirche von Gateshead etwa ein so einladender Ort? In diesem Gewölbe lag wohl Mr. Reed begraben. Mir fielen all die Geschichten von den Toten wieder ein, die keinen Frieden in ihren Gräbern fanden, weil man ihren letzten Willen missachtete. Ich stellte mir vor, dass Mr. Reeds Geist nicht zur Ruhe kam, wegen des am Kind seiner Schwester begangenen Unrechts. Mr. Reed war mein Onkel, der Bruder meiner Mutter. Sie hatte meinen Vater, einen armen Geistlichen, gegen den Willen ihrer Angehörigen geheiratet, die eine solche Verbindung als nicht standesgemäß erachteten und sie enterbten. Mein Vater erkrankte 1 Jahr nach der Heirat an Typhus, meine Mutter steckte sich bei ihm an und beide verstarben nacheinander binnen 1 Monats. Mr. Reed hatte mich in sein Haus aufgenommen und hatte in den letzten Augenblicken seines Lebens Mrs. Reed das Versprechen abgenommen, mich wie eines ihrer eigenen Kinder aufzuziehen und zu versorgen. Eine merkwürdige Eingebung beschäftigte mich nun immer mehr. Ich sah Mr. Reeds Geist, wie er seine Behausung im Reich der Toten verlässt und... Was ist das? Was? Was ist das? Ein Lichtfleck an der Wand. Was ist das? Gleitet zur Decke hinauf, zittert über meinem Kopf. Hilfe! Holt mich hier raus! Ich halte es hier drin nicht mehr aus! Bitte! Hab doch Mitleid! Tante! Vergebt mir! Ruhe! Dieses theatralische Gezeter ist ja widerwärtig! Bitte bestrafen Sie mich anders! Ich werde sterben! Es ist meine Pflicht, dir klarzumachen, dass du mit Tricks nichts erreichst. Du bleibst jetzt noch eine Stunde hier. Und nur wenn ich keinen Mucks mehr höre, lasse ich dich heraus. Sie stieß mich ins Zimmer zurück und sperrte mich ein, ohne ein weiteres Wort. Bald nachdem sie gegangen war, erlitt ich eine Art Anfall. Bewusstlosigkeit beendete die Szene. Ich liege in meinem eigenen Bett. Ich verspüre unsägliche Erleichterung, die beruhigende Gewissheit von Beschütztsein und Sicherheit. Denn ein Fremder ist im Zimmer. Einer, der nicht zu Gateshead gehört und nichts mit Mrs. Reed zu tun hat. Es war Mr. Lloyd, der Apotheker, der gelegentlich von Mrs. Reed gerufen wurde, wenn es jemandem aus der Dienerschaft schlecht ging. Für sich selbst und die Kinder bemühte sie einen Arzt. Mr. Lloyd wollte wissen, warum es mir denn gestern so schlecht gegangen sei. Ich erzählte ihm von John Reeds Schlägen und der Gemeinheit, mich in das rote Zimmer einzusperren. Mr. Lloyd musterte mich ausgiebig und fragte dann, »Bist du denn nicht dankbar, dass du an einem so feinen Ort wie Gateshead Hall wohnen und leben darfst?« »Dankbar?« »Es ist nicht mein Haus, Sir. Wenn ich die Möglichkeit hätte, woanders hinzugehen, würde ich es mit großem Vergnügen tun.« Wenn du Verwandte hättest, würdest du dann gern zu ihnen ziehen? Nein, zu armen Leuten möchte ich nicht gehören. Auch dann nicht, wenn sie nett wären? Nein. Mir war nicht begreiflich, woher arme Leute die Mittel haben sollten, nett zu sein. Aber sind denn deine Verwandten wirklich arm? Tante Reed meint, falls ich überhaupt welche habe, dann sind sie bestimmt ein bettelarmes Lumpenpack. Und betteln gehen mag ich nicht. Würdest du gern zur Schule gehen? Ich wusste kaum, was eine Schule war. Bessie sprach manchmal davon als einem Ort, wo angehende junge Damen auf harten Bänken saßen, die Füße zum Stillhalten in hölzernen Zwingen, die Hände auf die Tischplatte gelegt, brettartige Geradehalter auf dem Rücken und wo sie fürchterlich affektiert und steif tun mussten. Aber Schule wäre etwas völlig Neues, bedeutete eine lange Reise, völlige Loslösung von Gateshead, den Eintritt in ein neues Leben. Ja, ich würde gern zur Schule gehen. Mama, Mama, meine Nase blutet. Diese gemeine Jane, er hat... Tatsächlich hatte ich jenem hervorragenden Körperteil einen so harten Schlag versetzt, wie ihn die Knöchel meiner Faust nur hergaben. Und als ich sah, dass ich ihn eingeschüchtert hatte, verspürte ich größte Lust, meinen Vorteil auszunutzen, noch einen draufzusetzen. Aber schon war er bei seiner Mama. Ich will kein Wort über sie hören, John. Ich habe dir gesagt, du sollst dich von ihr fernhalten. Sie ist es nicht wert, beachtet zu werden. November, Dezember gingen vorbei. Es war der 15. Januar gegen 9 Uhr morgens, als das Kindermädchen Bessie in mein Zimmer gestürzt kam und mich zur Eile antrieb, da man mich im Frühstückszimmer zu sehen wünschte. Was könnte sie von mir wollen? Fast ein Vierteljahr lang hatte Mrs. Reed mich nicht zu sich rufen lassen. Mit beiden Händen drehte ich den schwergängigen Knauf der Tür zum Frühstückszimmer. Ich trat ein, machte einen tiefen Knicks, hob den Blick und sehe an einer schwarzen Säule empor. Hoch droben gleichsam als Kapitell auf den Säulenschaft gesetzt, das grimmige Antlitz. Sie ist von kleinem Wuchs. Was ist ihr Alter? Zwei forschende, graue Augen unter buschigen Brauen examinieren mich. 10 Jahre? Oh. Dein Name, kleines Mädchen? Jane Eyre, Sir. Also, Jane Eyre, bist du denn auch ein braves Kind? Je weniger wir uns mit diesem Thema befassen, desto besser wird es wohl sein, Mr. Brocklehurst. Das hört man aber gar nicht gern. Ich werde ein Wörtchen mit dem Kind reden müssen. Und damit biegt sich die steinerne Senkrechte, um sich in dem Sessel gegenüber von Mrs. Reed niederzulassen. Komm her. Was für ein Gesicht, jetzt fast auf gleicher Höhe mit dem meinen. Die Nase. Und der Mund. Und was für große vorstehende Zähne. Es gibt keinen betrüblicheren Anblick als den eines unartigen Kindes. Besonders, wenn es ein kleines Mädchen ist. Weißt du, wo die Bösen nach ihrem Tode hinkommen? Sie kommen in die Hölle. Und möchtest du gern in die Hölle kommen und dort für immer und ewig brennen? Nein, Sir. Was musst du also tun, damit es nicht so weit kommt? Ich muss gesund bleiben und darf nicht sterben. Sprichst du deine Gebete am Morgen und am Abend? Jawohl, Sir. Liest du in deiner Bibel? Manchmal. Und die Psalmen? Ich hoffe doch, dass du sie magst. Nein, Sir. Nein? Erschütternd. Ich habe einen kleinen Buben, jünger als du, der 6 Psalmen auswendig kann. Und wenn man ihn fragt, was ihm denn lieber wäre, einen Lebkuchen zu essen oder einen Psalmvers zu lernen, dann sagt er, oh, den Psalmvers. Psalmen werden von Engeln gesungen und ich will schon hier auf Erden ein Engelchen sein. Und dann erhält er 2 Lebkuchen als Lohn für seine kindliche Frömmigkeit. Die Psalmen sind nicht interessant. Das beweist, dass du ein böses Herz hast. Du musst zum Herrn beten, dass er dem abhilft. Mr. Brocklehurst, ich meine, ich hätte in dem Brief, den ich Ihnen vor 3 Wochen schrieb, bereits angedeutet, dass dieses kleine Mädchen in Charakter und Anlagen nicht so ganz meinen Idealvorstellungen entspricht. Sollten Sie sie in Lowood aufnehmen, wäre ich glücklich, wenn man Schulleitung und Lehrkräfte anwiese, sie scharf im Auge zu behalten. Und insbesondere auf der Hut zu sein vor ihrem schlimmsten Fehler, der Neigung zu Falschheit und Arglist. Ich sage das deshalb in deiner Gegenwart, Jane, damit du gar nicht erst versuchst, Mr. Brocklehurst etwas vorzuspielen. Ich spürte damals, dass sie bereits Ablehnung und Lieblosigkeit längs des Weges säte, der vor mir lag. Ich hätte gern, dass man sie so erzieht, wie es ihrer künftigen Stellung im Leben entspricht, nämlich zu Dienstbarkeit und Bescheidenheit. Ihre Entscheidungen, Madam, sind absolut klug und weise. Demut ist eine christliche Tugend und eine, die sich für die Schülerinnen Lowood ganz besonders ziemt. Ich werde Ihnen das Mädchen so bald wie möglich schicken, Mr. Brocklehurst, denn ich kann Ihnen versichern, dass ich schon ungeduldig darauf warte, einer Verantwortung enthoben zu werden, die mir allmählich gar zu lästig wird. Unbedingt, Madam, ganz unbedingt. Man wird ein wachsames Auge auf Sie haben. Und nun wünsche ich Ihnen einen guten Morgen, Miss Reed. Hier, kleines Mädchen, ist ein Buch für dich. Lies darin, wenn du betest, besonders die Stelle mit dem Bericht des schrecklichen jähen Todes der Martha G., einem nichtsnutzigen Kinde, der Falschheit und Unehrlichkeit verfallen. Mrs. Reed und ich blieben allein zurück. Einige Minuten herrschte Schweigen. Sie nähte und ich sah ihr zu. Eine Woge des Zorns stieg in mir hoch. Ich musste etwas loswerden. Ich musste mich wehren. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen. Ich bin nicht falsch. Wenn ich es nämlich wäre, dann würde ich jetzt sagen, dass ich sie mag. Aber hiermit erkläre ich, dass ich sie nicht mag. Ich hasse sie. Dieses Buch da über die Lügnerin. Das können sie ihren Kindern geben. Die erzählen andauernd Lügen, nicht ich. Was hast du sonst noch zu sagen? Ich bin froh, dass sie nicht mit mir verwandt sind. Ich werde nie wieder Tante zu ihnen sagen, solange ich lebe. Und werde sie nie besuchen kommen, wenn ich groß bin. Und sollte mich irgendwer fragen, wie sie mich behandelt haben, dann werde ich sagen, dass mir schon allein bei dem bloßen Gedanken an sie schlecht wird. Und dass sie mich mit einer bodenlosen Gemeinheit behandelt haben. Wie kannst du es wagen, Jane Eyre? Wie ich es wagen kann? Weil es die Wahrheit ist, Mrs. Reed. Ich werde nie vergessen, wie sie mich zu dieser Nacht im roten Zimmer verurteilt haben, weil ihr Miss Ratner so mich geschlagen hat. Mich einfach zu Boden geschlagen hat, ohne jeden Grund. Ich werde alles erzählen. Die Leute halten sie für eine gute Frau. Aber sie sind böse. Sie sind falsch und arglistig. Ein ungewohntes Gefühl des Triumphes stellte sich ein, wie ich es noch nie verspürt hatte. Mrs. Reed sieht verschreckt aus. Ihre Arbeit ist ihr von den Knien gerutscht. Sie verzieht sogar das Gesicht, als wolle sie gleich weinen. Jane, du irrst dich. Was ist denn bloß los mit dir? Warum zitterst du denn so? Möchtest du einen Schluck Wasser trinken? Nein, Mrs. Reed. Ich will dir doch nur eine Freundin sein. Nein, das wollen Sie nicht. Sie haben mich für Mr. Brocklehurst schlecht gemacht. Aber ich werde allen erzählen, was Sie für eine sind. Sie, du bist ein Hitzkopf, Jane. Du verstehst diese Dinge noch nicht. Nur sei doch wieder unser liebes Mädchen und leg dich ein wenig hin. Ich bin nicht Ihr liebes Mädchen. Ich kann mich jetzt nicht hinlegen. Schicken Sie mich bloß bald zur Schule. Ich hasse es, hier zu leben. Und ob ich dich bald zur Schule schicke. Und sie packte ihre Nähsachen und verließ das Zimmer. Ich blieb allein zurück. Der erste Sieg, den ich je errungen hatte. Zuerst lächelte ich in mich hinein und verspürte eine übermütige, gehobene Stimmung. Dann aber klang dieses intensive Hochgefühl genauso schnell wieder ab wie das beschleunigte Pochen meines Pulses. Ein Kind kann eben nicht seinem Jähzorn freien Lauf lassen, ohne hinterher den Stich der Reue und das Frösteln der Ernüchterung zu verspüren. Lowood. Also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, auf dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, Vers 16. Besagte eine Inschrift über der Tür des kirchenähnlichen Neubaus. Lowood. Eine Schulstiftung für Waisenkinder, getragen von den Spenden wohltätig eingestellter Damen und Herren. Lowood. Aufstehen! Aufstehen und ankleiden mit vor Kälte zitternden Händen vor morgengrauenem Kerzenschein. Zum Waschen eine Schüssel für 6 Mädchen. In 2er Reihen aufstellen! In 2er Reihen die Treppen hinab und hinein in den kalten und spärlich erleuchteten Unterrichtsraum. Klassenweise aufstellen! Der Unterstufe zugeteilt, muss ich mich ganz hinten hinstellen. Gebet für den Tag. Ausführliches Lesen der Bibel. Draußen wird es hell. Die nimmermüde Glocke ist zu hören. Frühstück! Heißhunger. Dampfende Schüsseln mit etwas Heißem drin. Scheußlich. Angebrannter Porridge ist fast so schlimm wie verfaulte Kartoffeln. Selbst angesichts drohendem Hungertod wird einem dann noch übel. Wir sprechen ein Dankgebet für das, was wir nicht bekommen haben, singen ein frommes Lied und begeben uns in den Unterrichtsraum. Stimmengewirr. Für eine Viertelstunde erlaubt. 9 Uhr. Ruhe! Auf eure Plätze! Das Bild eines wunderlichen Vereins. Nebeneinander aufgereiht sitzen 80 Mädchen reglos und aufrecht auf Bänken zu beiden Seiten des Saals. Glatt aus dem Gesicht nach hinten gekämmte Haare. Braune Gewänder, hochgeschlossen mit einem schmalen Kragen. Vorne kleine Brusttaschen aus Leinen auf die Kittel genäht für die Handarbeitssachen. Dazu ausnahmslos Wollstrümpfe und klobige Schuhe mit Messingschnallen. Vor allem die großen Mädchen sehen wirklich schlimm aus. Skurril. Ordnerin der ersten Klasse, hol die Globen! Eine Dame schreitet durch den Saal. Die Schulleiterin von Lowood, Miss Maria Temple. Vermutlich habe ich einen ausgeprägten Sinn für Verehrung. Denn auch heute spüre ich dieses Gefühl ehrfürchtiger Bewunderung, mit dem mein Blick ihren Schritten folgte. Sie war groß und wohlgestalt, hatte helle Haut, braune, leuchtende Augen, das tiefbraune Haar nach der damaligen Mode hochgesteckt. Ihr Kleid, ebenfalls modisch, war aus purpurfarbenem Stoff und nach spanischer Art mit schwarzem Samtbesatz verziert. Eine goldene Uhr glänzte an ihrem Gürtel. Das war damals noch nicht üblich. Miss Temple unterrichtet die erste Klasse in Erdkunde. Für die unteren Klassen eine Stunde lang Geschichte und Grammatik. Rechnen und Schreiben. Endlich schlägt es 12. Miss Temple erhebt sich. Ihr hattet heute Morgen ein Frühstück, das ihr nicht essen konntet. Ihr müsst folglich hungrig sein. Ich habe angeordnet, dass man euch einen Imbiss mit Brot und Käse gibt. Die Lehrerinnen sehen sie überrascht an. Das geht auf meine Verantwortung. Brot und Käse werden unverzüglich gebracht und ausgeteilt. Zum Entzücken der ganzen Schule. In den Garten! Grobe Strohhaube, Umhang aus grauem Vries für jedes Mädchen. Der Garten, einem Klostergarten nicht unähnlich, von so hohen Mauern umgeben, dass auch der flüchtigste Blick in die Welt ausgeschlossen ist. Mittagessen! In 2er Reihen aufstellen! Riesige Zinnbehälter, aus denen ein penetranter Geruch von ranzigem Fett aufsteigt. Ein Eintopf aus mittelmäßigen Kartoffeln und befremdlichen Brocken gammeligen Fleisches. Der Unterricht wird bis 5 Uhr fortgesetzt. 3 Uhr, nähen. Ein bemerkenswerter Vorfall im Unterrichtsraum. Eine andere Klasse hat englische Geschichte und in der Stille des Saals kann man alles mitverfolgen. Burns. Alle Mädchen wurden mit ihren Familiennamen angesprochen, so wie es anderswo bei den Jungen üblich ist. Burns, steh nicht so x-beinig da. Die Zehen nach außen. Burns, streck dein Kinn nicht so widerlich vor. Kinn auf die Brust. Burns, nimm gefälligst den Kopf hoch. Ich dulde nicht, dass du so vor mir stehst. Zu jedem einzelnen Punkt des Lehrstoffes hat Burns eine Antwort bereit. Die Lehrerin müsste sie eigentlich loben. Du schmutziges, widerliches Mädchen. Du hast dir heute Morgen noch nicht einmal die Fingernägel sauber gemacht. Burns gibt keine Antwort. Warum erklärt sie ihr nicht, dass sie weder ihre Nägel sauber machen noch ihr Gesicht waschen konnte, weil das Wasser heute Morgen gefroren war? Auf einen Befehl hin verlässt Burns sofort die Klasse, kehrt nach einer halben Minute wieder zurück, ein Rutenbündel in der Hand. Dieses unheilverkündende Instrument überreicht sie der Lehrerin mit einem ehrerbietigen Knicks. Anschließend löst sie ruhig und ohne Aufforderung ihre Schürze. Und die Lehrerin verabreicht ihr unverzüglich ein Dutzend kräftiger Schläge mit dem Rutenbündel in den Nacken. Nicht eine Träne zeigt sich in Burns Augen. Räum die Rute weg. Burns gehorcht. 5 Uhr. Ein kleiner Becher Kaffee und eine halbe Scheibe Schwarzbrot. Eine halbe Stunde Pause. Studierzeit. Abendbrot, ein Glas Wasser und ein Stück Haferkuchen. Gebet und Bett. Ein Tag in Lowood. Mein erstes Vierteljahr kam mir wie ein ganzes Zeitalter vor. Und zwar keineswegs wie jenes, das sie das Goldene nennen. Eines Abends fand ich Helen Burns vor dem Kamin kniend, gedankenverloren, zurückgezogen von der Umwelt in Gesellschaft eines Bohres. Diese Lehrerin ist so gemein zu dir. Gemein? Wieso? Sie ist halt unnachsichtig. Sie hat was gegen meine Fehler. Ich an deiner Stelle hätte was gegen sie. Ich würde ihr die Rute abnehmen und sie vor ihrer Nase zerbrechen. Das würdest du nicht tun. Aber falls du es tätest, würde Mr. Brocklehurst dich von der Schule werfen. Sehr zum Kummer deiner Familie. Und außerdem gebietet uns die Bibel, Böses mit Gutem zu vergelten. Aber es ist doch erniedrigend, wenn man Prügel kriegt. Ich bin viel jünger als du und könnte es nicht aushalten. Trotzdem, es wäre deine Pflicht, es auszuhalten, wenn du es müsstest. Es ist albern und ein Zeichen von Schwäche, zu sagen, du hältst etwas nicht aus, wenn es dein Schicksal von dir verlangt. Wenn man immer nur nett und folgsam denen gegenüber ist, die gemein und ungerecht sind, dann können ja die Bösen tun und lassen, was sie wollen. Wenn uns jemand grundlos schlägt, dann sollten wir kräftig zurückschlagen. Und zwar so, dass es der Person für alle Zeiten eine Lehre ist. Du redest noch wie ein kleines, unwissendes Mädchen. Aber ich muss die hassen, die mich mit ihrem Hass verfolgen. Genauso wie ich die mag, die mich mögen. Oder wie ich mich bestrafen lasse, wenn ich spüre, ich habe es verdient. Heiden und Wilde leben nach solchen Grundsätzen, aber Christen und zivilisierte Menschen lehnen sie ab. Wieso? Das verstehe ich nicht. Eines Nachmittags saß ich gerade mit meiner Schiefertafel da und zerbrach mir den Kopf über eine Rechenaufgabe, den Blick geistesabwesend zum Fenster gerichtet, als ich draußen eine hagere Silhouette vorübergleiten sah. Als sich 2 Minuten später die ganze Schule erhob, Lehrkörper sogar Miss Temple eingeschlossen, brauchte ich gar nicht erst aufzublicken, um mich zu vergewissern, wem sie diese Ehre erwiesen. Lange Schritte durchmaßen den Unterrichtsraum und gleich darauf stand neben Miss Temple die gleiche schwarze Säule, die sich auf dem Kaminvorleger von Gateshead so unheilverkündend vor mir aufgebaut hatte. Jetzt warf ich einen Blick auf dieses Monument, mein Gesicht hinter der Schiefertafel verborgen. Miss Temple, bei der letzten Abrechnung mit der Wirtschafterin musste ich feststellen, dass die Mädchen einen zusätzlichen Imbiss, bestehend aus Brot und Käse, erhalten haben. Wie gibt es denn so etwas? Miss Temple erwiderte ihm, dass sie allein dafür die Verantwortung übernehme. Aber Madam, das gehört nicht zu meinem pädagogischen Konzept. Sollte es zufällig einmal zu einer kleinen Vereitlung der Esslust kommen, dann sollte die Begebenheit nicht dadurch rückgängig gemacht werden, dass man sie mit einer Delikatesse dafür entschädigt und damit den Leib verzärtelt und die Zielsetzung dieser Anstalt unterläuft. Miss Temple hatte zunächst den Blick zu Boden gesenkt, sah nun aber starr geradeaus. Unterdessen musterte Mr. Brocklehurst hoheitsvoll die ganze Schulversammlung. Miss Temple, was ist denn das? Dieses Mädchen da mit dem gelockten Haar. Rote Haare, Ma'am. Noch dazu gelockt. Mit seinem Stock zeigte er auf das grauenvolle Objekt. Das da ist Julia Sevens, Sir. Julia hat von Natur aus Locken. Von Natur aus? Ja, aber wir dürfen nicht unbesehen der Natur huldigen. Ich will aus diesen Mädchen Kinder der Gnade Gottes machen. Lassen Sie die gesamte erste Klasse aufstehen und sich mit dem Gesicht zur Wand stellen. Miss Temple musste sich zwar ein unwillkürliches Lächeln wegwischen, dennoch erteilte sie den Befehl. Mr. Brocklehurst untersuchte etwa 5 Minuten lang die Kehrseiten dieser lebenden Medaillen. Dann hallten seine Worte wie das Totengeläut des jüngsten Gerichts. Diese Haarknoten und Haarbüschel müssen abgeschnitten werden. Aber Sir, ich bitte Sie. Madam, ich stehe im Dienste eines Herrn, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Mein Auftrag lautet, in diesen Mädchen die Fleischeslust abzutöten, sie zu lehren, sich schamhaft und schlicht zu kleiden und sich nicht mit geflochtenem Haar und teurer Tracht herauszuputzen. Denken Sie nur an die vergeudete Zeit. Hier wurde Mr. Brocklehurst unterbrochen, da 3 neue Besucher, 3 Damen, den Raum betraten. Sie hätten ein bisschen früher kommen sollen, um sich seinen Vortrag über Kleidung anzuhören, denn sie waren prachtvoll gewandet in Seide, Samt und Pelz. Die beiden hübschen Mädchen von 16 und 17 Jahren trugen graue Seidenzylinder, damals die große Mode, mit Straußenfedern dekoriert. Und direkt unter den Rändern dieser anmutigen Kopfbedeckung quoll eine Fülle blonder, kunstvoll gekräuselter Locken hervor. Miss Temple begrüßte respektvoll Mrs. Brocklehurst und ihre Töchter. Auf einmal glitt mir die Schiefertafel aus der Hand, fiel mit Getöse zu Boden und lenkte alle Blicke auf mich. Ein unachtsames Kind. Das ist doch diese neue Schülerin. Ihretwegen wollte ich ohnehin noch einige Worte verlieren. Bringt mir diesen Hocker. Stellt das Kind darauf! Miss Temple half mir sanft bis vor die Füße des furchtbaren Richters. Hab keine Angst, Jane. Ich weiß, dass es ein Versehen war. Niemand wird dich bestrafen. Schon im nächsten Moment wird mich Miss Temple als Scheinheilige verachten. Mir blieb fast das Herz stehen vor Zorn auf die Reeds, Brocklehursts und Co. Ladies! Das sagte er zu dem Farbenspektrum von Orange und Purpur in Seide, das jetzt unter mir wogte, umwölkt von silbergrauem Gefieder. Miss Temple! Lehrkräfte und Kinder, könnt ihr dieses Mädchen auch alle sehen? Gott in seiner Güte hat ihm die Gestalt verliehen, die er uns allen verliehen hat. Keine außergewöhnliche Hässlichkeit weist die Schülerin aus als eine gezeichnete. Wer würde also glauben, dass der Böse in ihr bereits eine Dienerin und Agentin gefunden hat? Doch genau dies ist, so sehr es mich schmerzt, der Fall. Meine lieben Kinder, es ist meine Pflicht, euch zu warnen. Ihr müsst auf der Hut vor ihr sein, ihre Gesellschaft fliehen, Lehrkräfte. Sie müssen sie beobachten. Legen Sie Ihre Worte auf die Goldwaage, züchtigen Sie den Leib, um die Seele zu retten, falls überhaupt eine solche Rettung noch möglich sein sollte. Dieses Mädchen, dieses Kind eines christlichen Landes, dieses Mädchen ist durch und durch verlogen. Lassen Sie sie nun eine halbe Stunde auf diesem Hocker stehen und für den Rest des Tages darf niemand mit ihr sprechen. Da stand ich also. Ich, die ich gesagt hatte, ich könnte die Schmach nicht aushalten. Die Schülerin Burns will wegen ihrer Näharbeit etwas von der Lehrerin wissen, wird wegen der Nichtigkeit ihrer Nachfrage gescholten, kehrt zu ihrem Platz zurück und lächelt zu mir herauf, als sie wieder vorbeigeht. So ein Lächeln. Als Helen Burns mir zulächelte, unterdrückte ich die aufsteigende Hysterie, streckte das Kinn vor und stellte mich aufrecht und selbstbewusst hin. Am Abend forderte Miss Temple mich auf, mich zu meiner eigenen Verteidigung zu äußern, aber nichts hinzuzufügen und nichts zu übertreiben. Erschöpft vom Aufruhr der Gefühle erzählte ich ihr die ganze Geschichte meiner traurigen Kindheit, mit gemäßigterer Wortwahl als sonst. Ich erwähnte auch den Besuch von Mr. Lloyd, den Miss Temple sogar flüchtig kannte. Sie wollte ihm einen Brief schreiben. Wenn seine Antwort sich mit deiner Darstellung deckt, sollst du in aller Öffentlichkeit von jeder Anschuldigung freigesprochen werden. Für mich, Jane, giltst du jetzt schon als entlastet. Sie gab mir einen Kuss. Eine Woche später erhielt Miss Temple einen Brief von Mr. Lloyd. Sie rief die ganze Schule zusammen und verkündete, dass sie sich außerordentlich glücklich schätze, Jane Eyre von allen Vorwürfen rückhaltlos freisprechen zu können. Der erste Frühling in Lowood. Das enge, vom Wald umschlossene Tal von Lowood war ein Nebelloch. Und zugleich mit dem schnell fortschreitenden Frühling war der Nebel in das Waisenhaus gekrochen und hatte in den überbelegten Räumen den Typhus verbreitet und noch vor Mai das Internat in ein Hospital verwandelt. 45 von 80 Mädchen lagen krank danieder. Der Tod wurde ein häufiger Besucher. Während all dem strahlte die Maisonne aus wolkenlosem Himmel. Der Garten war zu einem einzigen bunten Blumenmeer geworden. Baumhohe Stockrosen waren aus dem Boden geschossen, die Lilien aufgegangen. Wir, die wir nicht krank waren, durften im Wald umherstreifen von morgens bis abends, tun, was wir wollten und gehen, wohin wir wollten. Und Helen Burns? Warum verbrachte ich jene Tage süßer Freiheit nicht zusammen mit ihr? Sie litt an Schwindsucht. Man hatte sie nach oben ins Krankenrevier verlegt. Zunächst begriff ich gar nicht, dass sie im Sterben lag. Doch war ich in ihrer letzten Nacht bei ihr und konnte mich von ihr verabschieden. Helens Grab liegt im Kirchhof zu Brocklebridge. 15 Jahre lang bestand es nur aus einem Grashügel. Heute kennzeichnet die Stelle eine graue Marmorplatte, auf der ihr Name steht, und das Wort Resurgam. Ich werde auferstehen. Bis hierher habe ich die Begebenheiten meines unbedeutenden Daseins in vielen Einzelheiten geschildert. Doch soll dies keine Autobiografie im üblichen Sinne werden. Und so werde ich jetzt einen Zeitraum von 8 Jahren mit nur wenigen Worten überbrücken. Während dieser Jahre verlief mein Leben gleichförmig, ohne dass ich dabei unglücklich gewesen wäre, denn es war voller Aktivität. Nach einiger Zeit stieg ich zur Klassenbesten auf und bekam später eine Stelle als Lehrerin, die ich 2 Jahre lang mit Begeisterung ausfüllte. Miss Temple verdanke ich den größten und besten Teil meines Könnens. Sie hatte bei mir die Stelle einer Mutter, einer Gouvernante und später auch einer Freundin eingenommen. Aber sie heiratete und zog mit ihrem Gatten in eine entfernte Grafschaft. Nach ihrem Weggang war ich nicht mehr dieselbe. Mit ihr verschwand jedes Gefühl von Geborgenheit in Lowood, und eine Antriebsfeder war mir abhanden gekommen. Nicht die Kraft zur Gelassenheit fehlte mir, sondern der Grund, gelassen zu sein. Jetzt erinnerte ich mich daran, dass die wirkliche Welt groß und weit war. Ich wollte mich hineinstürzen in diese Weite und mir wirkliche Kenntnis vom wirklichen Leben verschaffen, inmitten all seiner Gefahren. Ich brauche Freiheit. Oder wenigstens etwas Abwechslung. Etwas Interessantes. Und wenn das auch nicht möglich ist, dann möchte ich wenigstens eine neue Stellung. Was aber will ich genau? Eine neue Stellung. In einem anderen Haus, mit neuen Gesichtern und neuen Bedingungen. Es wäre sinnlos, sich etwas Besseres zu wünschen. Und wie stellt man das an? Vermutlich wendet man sich an seine Freunde. Ich habe keine Freunde. Gehirn. Finde eine Antwort, und zwar schnell. Ich ging im Zimmer auf und ab, begann zu frösteln, kroch ins Bett. Und da hatte wohl eine gute Fee mir die ersehnte Eingebung aufs Kopfkissen gelegt. Wer eine neue Stelle sucht, gibt eine Anzeige in der Zeitung auf. Junge Dame mit Unterrichtserfahrung? War ich etwa nicht seit 2 Jahren Lehrerin? Sucht Stellung in privatem Haushalt mit Kindern unter 14. Sie ist befähigt, Unterricht in den üblichen Fächern einer guten englischen Bildung zu erteilen, sowie Französisch, Zeichnen und Musik. Angebote an JE, postlagernd Lowton. Die nachfolgende Woche ging vorbei, wie alles auf der Welt. Endlich ein Brief für Jane Eyre. Falls JE zufriedenstellende Referenzen bezüglich Charakter und Befähigung beibringen kann, wird ihr eine Stelle angeboten mit nur einer Schülerin, einem noch nicht 10-jährigen Mädchen und mit einem Gehalt von 30 Pfund per anno. Referenzen und weitere Angaben zu senden an Mrs. Fairfax, Thornfield bei Milcote. Die Schrift altmodisch, wie bei einer älteren Dame, was mich beruhigte. Mrs. Fairfax. Ich sah sie schon schwarz gewandet und mit Witwenhaube vor mir. Ein wenig steif und förmlich vielleicht, aber nicht ungesittet und unhöflich. Ein Muster an altenglischer Respektabilität. Milcote war eine große Industriestadt am Fluss, mit Sicherheit ziemlich lebhaft. Und Thornfield, das war zweifellos der Name des Hauses. Thornfield. Wie ich sehe, sind Sie eine Frühaufsteherin, Miss Eyre. Nun, wie gefällt Ihnen Thornfield? Mrs. Fairfax, mit Witwenhaube und langem schwarzen Seidenkleid und schneeweißer Muslinschürze dazu. Die adretteste kleine ältere Dame der Welt. Haargenau so hatte ich sie mir vorgestellt, vielleicht etwas imposanter. Dafür war diese hier liebenswürdiger. Ich studierte gerade die breite, altersgraue Fassade des Hauses. 3 Stockwerke hoch. Kein Schloss eines Aristokraten. Ein vornehmer Herrensitz von beträchtlichen Ausmaßen. Die Zinnen rund ums Dach gaben ihm etwas Malerisches. Krächzende Krähen flogen über den Park und ließen sich auf einer Wiese nieder, bei der eine Ansammlung mächtiger alter Dornenbäume stand. Stark, knorrig und dick wie Eichen. Ein hübsches Fleckchen. Doch ich fürchte, Thornfield wird immer mehr verkommen, wenn sich Mr. Rochester nicht bald entschließt, hier auf Dauer zu wohnen. Wer ist Mr. Rochester? Der Besitzer von Thornfield. Ich dachte, Thornfield gehört Ihnen. Mir? Oh, Kindchen, welch ein Gedanke. Ich bin nur die Wirtschafterin, die Verwalterin. Ich bin zwar mit den Rochesters verwandt, aber... Das ist nicht von Belang. Mein Arbeitgeber ist stets anständig und höflich und mehr will ich auch nicht. Mögen Sie ihn? Oh ja. Die Rochesters sind hier schon immer hochgeachtet worden. Fast der ganze Grund und Boden in der Gegend gehört Ihnen schon seit ewigen Zeiten. Ach, kommen Sie, ich stelle Ihnen Ihre Schülerin vor. Ja. C'est vous ma gouvernante? Oui, c'est moi. Je m'appelle Jane Eyre. Sie hat bis vor einem halben Jahr auf dem Kontinent gelebt und konnte zuerst kein Wort Englisch. Jetzt kann sie sich schon verständigen. Adele war Mr. Rochesters Mündel. Sie war noch ein richtiges Kind, vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, zart gebaut, mit einem blassen, feinen kleinen Gesicht und einer Lockenpracht, die ihr bis zur Taille reichte. Sie wollte mir eine Probe ihres Könnens geben. Faltete ernst die Hände, schüttelte die Locken aus dem Gesicht, hob den Blick zur Decke und fing an zu singen. Die Arie einer verlassenen Frau, die die Untreue eines Geliebten beklagt, sich dann aber auf den eigenen Stolz besinnt. Ein für eine kindliche Sängerin einigermaßen merkwürdiges Thema. Hat deine Mama dir das beigebracht? Ja, soll ich Ihnen jetzt etwas vortanzen? Nein, das reicht vorläufig. Wo ist denn deine Mama jetzt, Adele? Sie ist zur Mutter Gottes gegangen und da hat Monsieur Rochester mich gefragt, ob ich mit ihm nach England gehen wollte und ich habe ja gesagt. Denn Monsieur Rochester war immer nett zu mir und gab mir hübsche Kleider und Spielsachen. Aber sein Wort hat er nicht gehalten, denn er hat mich nach England geholt und ist selber wieder zurückgegangen und ich sehe ihn nie. Meine Schülerin erwies sich als ein lebhaftes, etwas verzogenes, gelegentlich eigensinniges Kind. Sie besaß keine großen Talente, keine ausgeprägten Charakterzüge, keine besonders entwickelten Gefühle oder Neigungen, die sie auch nur einen Fingerbreit über den Durchschnitt der Kinder ihres Alters herausgehoben hätten. Aber sie machte brauchbare Fortschritte. Wir fühlten uns beide wohl miteinander. Eines Tages bot Mrs. Fairfax an, mir den Rest des Hauses zu zeigen. Ich folgte ihr die Treppen hinauf und hinunter und meine Bewunderung fand kein Ende. Großzügig bemessene Zimmer, Stuck an den Decken, Schnitzereien an Truhen aus Eichen und Walnussholz, altehrwürdige Stühle und Sessel. Wohin geht's als nächstes, Mrs. Fairfax? Aufs Dach! Kommen Sie und betrachten Sie mal die herrliche Aussicht von dort oben. Auf dem Dach befand ich mich auf einer Ebene mit der Krähenkolonie, konnte in die Nester der Vögel blicken. Ich beugte mich über die Zinnen, sah tief hinunter und vermaß gleichsam das weite Gelände, das wie eine Landkarte ausgebreitet vor mir lag. Als ich mich losriss und wieder durch die Falltür stieg, fand ich kaum mehr meinen Weg die Leiter hinab. Das Dachgeschoss kam mir finster wie eine Grabkammer vor, verglichen mit jenem azurblauen Himmelsgewölbe, zu dem ich hinaufgeblickt hatte, und mit der sonnenbeschienenen Szenerie aus Wald, Weide und grünem Hügel, deren Mittelpunkt das Gut Thornfield bildete und über die mein Blick voller Begeisterung gewandert war. Während ich mich sachte durch den dunklen Korridor bewegte, drang ein Laut an mein Ohr, den ich in einer so stillen Umgebung als allerletzten zu vernehmen erwartet hätte. Ein Lachen. Ein eigentümliches Lachen. Abgehackt, herzlos, freudlos. Ich hielt inne. Das Lachen brach ab. Aber gleich begann es wieder, lauter, steigerte sich zu einem schallenden Gelächter. Dann ein sonderbares Gemurmel, noch befremdlicher als das Lachen. Mrs. Fairfax? Mrs. Fairfax, haben Sie das gehört? Wer ist das? Ja, ich höre sie oft. Sie näht in einem dieser Zimmer hier. Grace! Die Tür neben mir ging auf. Eine Dienstmagd kam heraus. Zwischen 30 und 40, untersetzt, vierschrötig, rothaarig. Eine weniger fantastische oder spukhafte Erscheinung konnte man sich kaum vorstellen. Zu viel Lärm, Grace. Denk an die Anordnungen. Grace machte stumm einen Knicks und ging wieder. Also gibt es hier keinen Geist? Keinen, von dem ich je gehört hätte. Keine Sagen- und Gespenstergeschichten? Ich glaube nicht. Und doch heißt es, die Rochesters seien früher ein eher gewalttätiger als stiller Menschenschlag gewesen. Aber vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass sie jetzt ruhig in ihren Gräbern hausen. Noch oft stieg ich die drei Treppen nach oben. Und wenn ich aufs Dach hinaustrat und den Blick schweifen ließ über die eingegrenzte Flur, dann wünschte ich mir, ich könnte über diese Barriere hinwegsehen. Bis hinein in die geschäftige Welt, in die Städte, in denen das Leben pulsierte, von denen ich gehört, die ich aber nie gesehen hatte. Ich wusste sehr wohl das Gute in Mrs. Fairfax und das Gute in Adele zu schätzen, aber mich verlangte nach mehr Umgang mit meinesgleichen, nach mehr Bekanntschaft mit den verschiedenartigsten Charakteren. Ich konnte nichts dafür. Die Unruhe lag in meiner Natur. Und manchmal war ich so ruhelos, dass es schmerzte. Frauen leiden unter zu strikter Beschränkung und unter Stagnation genauso wie Männer auch leiden würden. Und es ist borniert, wenn ihre privilegierteren Mitmenschen feststellen, die Frauen mögen sich doch bitte sehr aufs Puddingkochen und Strümpfe stricken beschränken, aufs Klavierspielen und Taschen besticken. Es war ein schöner, windstiller Tag im Januar, wenn auch sehr kalt. Mrs. Fairfax hatte einen Brief geschrieben. Ich bot mich an, ihn nach Hay zur Post zu bringen. Die 2 Meilen bis dorthin würden ein angenehmer Winterspaziergang werden. Es war 3 Uhr. Der Reiz der Tageszeit lag in dem beginnenden Zwielicht der Dämmerung. Der menschenleere Weg nach Hay führte ununterbrochen bergan. Und als ich die Hälfte hinter mir hatte, setzte ich mich auf einen Zauntritt. Den Umhang fest um mich gezogen und die Hände im Muff vergraben, spürte ich die Kälte nicht, obwohl wir doch strengen Frost hatten, wovon eine Eisplatte mitten auf dem Weg zeugte. Obwohl Hay noch immer eine Meile weit weg war, konnte ich durch die vollkommene Stille hindurch klar und deutlich Anzeichen des Lebens dort hören. Auch das Rauschen dahinströmenden Wassers drang an mein Ohr. Plötzlich kam von weit her und doch ganz deutlich zu hören, unverkennbar ein Trapp-Trapp, ein metallisches Poltern. Ein Pferd näherte sich. Die Windungen des Pfades verbargen es noch. Mir fiel die Geschichte vom Guytrash ein. Das ist ein Geist aus dem Norden Englands, der in Gestalt eines Pferdes, Maulesels oder großen Hundes einsame Pfade heimsucht und manchmal über Reisende herfällt. Es war schon ganz nahe, aber noch nicht zu sehen. Da, ein Rascheln in der Hecke. Ein großer Hund, das genaue Abbild des Guytrash. Eine löwenähnliche Kreatur mit langen Haaren und riesigem Kopf. Der Hund lief ganz friedfertig an mir vorbei. Und auf dem großen Pferd, das ihm folgte, saß ein Mensch. Er ritt vorbei und ich ging weiter. Verflucht nochmal! Was zum Henker ist denn das? Ich drehte mich um. Mann und Pferd lagen am Boden. Sie waren auf der vereisten Stelle ausgerutscht. Sind Sie verletzt, Sir? Verdammt nochmal! Kann ich irgendetwas für Sie tun? Treten Sie einfach zur Seite. Pilot, sitz! Falls Sie Hilfe brauchen, Sir, kann ich jemanden holen. Danke, geht schon. Hab mir bloß den Fuß verstaucht. Ich verspürte keine Angst vor ihm und auch nur wenig Scheu. Wäre er ein gut aussehender junger Gentleman gewesen, hätte ich es nicht gewagt, ihm ungebeten meine Dienste anzubieten. Er war aber nicht mehr so jung. Von mittelgroßer Statur, mit einer Brust von beträchtlicher Breite. Hatte ein dunkles Gesicht mit harten, strengen Zügen und einer ausgeprägten Stirn. Aus seinen Augen und den zusammengezogenen Brauen sprachen jetzt Zorn und Missmut. Es kommt gar nicht in Frage, Sir, dass ich Sie auf diesem einsamen Weg zurücklasse, ehe ich nicht sehe, dass Sie Ihr Pferd wieder besteigen können. Sie sollten zu so später Stunde längst zu Hause sein. Von woher kommen Sie? Gleich von dort unten, aus Thornfield Hall. Sie arbeiten dort bestimmt nicht als Dienstmädchen. Sie sind... Ich bin die Gouvernante. Aha, die Gouvernante. Sie könnten mir ein wenig behilflich sein, wenn Sie die Freundlichkeit hätten. Ja, Sir. Sie haben keinen Schirm, den ich als Stock benutzen könnte? Nein. Dann muss ich Sie bitten, zu mir zu kommen. Verzeihen Sie, aber die Notwendigkeit zwingt mich dazu. Er legte mir eine schwere Hand auf die Schulter, stützte sich mit einigem Gewicht auf mich, humpelte zu seinem Pferd und schwang sich unter wildem Grimassieren in den Sattel. Jetzt reichen Sie mir nur noch meine Peitsche. Sie liegt dort unter der Hecke. Danke. Alle drei verschwanden. Ein Zwischenfall hatte sich ereignet. Ohne Belang, ohne Romantik, ohne Reiz. Aber er hatte Abwechslung in ein eintöniges Leben gebracht. Meine Hilfe war benötigt und beansprucht worden. Ich verspürte jetzt die Zufriedenheit, etwas vollbracht zu haben. So alltäglich und vergänglich meine Tat war, so war sie doch ein aktives Handeln gewesen. Und ich war es leid, immer nur ein passives Dasein zu führen. Ich betrat Thornfield Hall nur ungern wieder. Das Überschreiten seiner Schwelle war gleichbedeutend mit einer Rückkehr in die Ereignislosigkeit. Was ist denn das für ein Hund? Er kam mit seinem Herrn. Mit wem? Stellen Sie sich vor, Mr. Rochester ist soeben gekommen. Jetzt ist gerade der Dr. Carter bei ihm, denn Mr. Rochester hatte bedauerlicherweise einen Unfall. Sein Pferd stürzte und er hat sich den Fuß verstaucht. Im Verlauf des nächsten Vormittags stellte ich fest, dass sich Thornfield Hall grundlegend verändert hatte. Es war nicht mehr so still wie eine Kirche. Alle 1 bis 2 Stunden hallte ein Türklopfen durchs Haus oder das Scheppern der Glocke. Schritte durchquerten die Eingangshalle. Fremde Stimmen. Ein Bächlein der Außenwelt floss durch den Herrensitz hindurch, der nun wirklich einen Herrn hatte. Mir gefiel Thornfield so besser. Mr. Rochester würde sich freuen, wenn Sie und Adele heute Abend mit ihm im Salon Tee trinken würden. Wann nimmt er seinen Tee? 6. Sie ziehen besser ein anderes Kleid an. Ich ziehe mich immer für den Abend um, wenn Mr. Rochester da ist. Dieser Aufwand kam mir ein wenig übertrieben vor. Dennoch tauschte ich mein schwarzes Wollkleid gegen ein graues Seidenkleid. Das einzige bessere, das ich besaß. Es war keineswegs meine Art, keinen Wert auf mein Äußeres zu legen. Im Gegenteil, stets wollte ich so gut aussehen, wie es mir nur möglich war, und anderen so sehr gefallen, wie es mein Mangel an Schönheit zuließ. Manchmal bedauerte ich es, nicht hübscher zu sein. 2 Wachskerzen auf dem Tisch, 2 weitere auf dem Kaminsims. Pilot davor liegend, sich in der Wärme des Feuers ahlend. Adele kniet neben ihm. Halb liegend auf einer Couch, Mr. Rochester. Den Fuß aufs Sofakissen gelagert, das Gruppenbild mit Hund und Kind betrachtend. Er scheint nicht in der Stimmung zu sein, Notiz von uns zu nehmen, denn er hebt den Kopf kein bisschen, als wir näher treten. Miss Eyre ist hier, Sir. Miss Eyre möge Platz nehmen. Was zum Henker schert es mich, ob Miss Eyre hier ist oder nicht, scheint er auszudrücken. Ich setze mich unbefangen hin. Barsche Übellaunigkeit verpflichtet mich zu gar nichts. Ich bin gespannt. Er mimt weiterhin eine Statue. Madame, jetzt hätte ich gern meinen Tee. Würden Sie vielleicht Mr. Rochester die Tasse reichen, Miss Eyre? N'est-ce pas, monsieur, qu'il y a un cadeau pour mademoiselle Eyre dans votre petit coffre? Wer hat denn hier etwas von Cadeau gesagt? Haben Sie ein Geschenk erwartet, Miss Eyre? Kriegen Sie gern Geschenke? Er studiert mein Gesicht mit einem finsteren, gereizten und durchbohrenden Blick. Ich weiß nicht recht, Sir. Ich habe damit wenig Erfahrung. Im Allgemeinen hält man Geschenke wohl für etwas Schönes. Im Allgemeinen hält man? Wofür halten Sie sie denn? Da müsste ich erst nachdenken, Sir. Ein Geschenk hat ja viele Gesichter. Und die sollte man alle in Betracht ziehen, ehe man eine Meinung über seine Qualität äußert. Sir, da sind Sie aber reichlich kompliziert im Vergleich zu Adele. Die verlangt sofort ein Cadeau, und zwar lauthals. Sie reden um den heißen Brei. Weil Adele sich auf den Anspruch alter Freundschaft und ein Gewohnheitsrecht berufen kann. Denn sie sagt, sie hätten ihr regelmäßig Spielsachen geschenkt. Sollte ich aber Argumente zu meinen Gunsten vorbringen, wäre ich in ziemlicher Verlegenheit. Denn ich bin eine Fremde und habe nichts getan, was eine Anerkennung rechtfertigen würde. Ach, jetzt kommen Sie doch nicht mit dieser übertriebenen Bescheidenheit. Ich finde, dass Adele in der kurzen Zeit recht große Fortschritte gemacht hat. Damit, Sir, haben Sie mir jetzt mein Cadeau gegeben. Wofür ich mich sehr bedanke. Sie leben jetzt seit einem Vierteljahr in meinem Haus? Ja, Sir. Und Sie waren zuvor? An der Schule von Lowood. Eine karitative Einrichtung. Wie lange waren Sie dort? 8 Jahre, Sir. 8 Jahre? Da müssen Sie eine ganz schön zähe Natur haben. Ich dachte, dass man schon nach der Hälfte der Zeit an einem solchen Ort gesundheitlich am Ende ist. Kein Wunder, dass Sie aussehen, als kämen Sie aus einer anderen Welt. Als Sie plötzlich auf dem Haylane vor mir auftauchten, musste ich unwillkürlich an Märchen und Sagen denken. Wer sind Ihre Eltern? Ich habe keine. Und hatten vermutlich nie welche. Erinnern Sie sich an sie? Nein. Das dachte ich mir. Und als Sie dort auf dem Zauntritt saßen, haben Sie wohl gerade auf Ihresgleichen gewartet. Auf wen, Sir? Auf die Männlein in Grün. Das war doch haargenau die richtige Mondnacht für Sie. Habe ich vielleicht einen Ihrer Kreise gestört, dass Sie dieses verdammte Eis auf den Weg gezaubert haben? Die grünen Männlein haben England schon vor 100 Jahren verlassen. Ich glaube nicht, dass je wieder der Wintermond auf die Gelage unserer Wichtel und Kobolde scheinen wird. Mrs. Fairfax hatte ihr Strickzeug sinken lassen und schien sich zu fragen, was das für eine Unterhaltung war. Mrs. Fairfax, Miss Eyre hat mein Pferd zu Fall gebracht. Wie bitte? Hier habe ich meinen verstauchten Fuß zu verdanken. Die Witwe sah ganz bestürzt aus. Dann sagen Sie mal, Miss Eyre, was haben Sie in Lowood gelernt? Können Sie Klavier spielen? Ein wenig. Ah ja, die übliche Antwort auf eine solche Frage. Gehen Sie ans Klavier. Ich meine, wenn ich bitten darf. Entschuldigen Sie meinen Befehlston, ich bin es gewohnt zu sagen, tun Sie das und dann wird es getan. Wegen einer neuen Hausbewohnerin kann ich meine alten Gewohnheiten nicht ändern. Setzen Sie sich ans Klavier und spielen Sie was. Ich führte seine Anweisung aus. Ja, es reicht. Sie spielen ein wenig, wie ich höre. Adele zeigte mir heute Morgen ein paar Zeichnungen, die Sie angeblich ganz allein gemacht haben. Hat Ihnen vielleicht ein Lehrer dabei geholfen? Ich muss schon bitten. Ah, oh, verletzter Stolz. Woher hatten Sie die Vorlagen? Aus meinem Kopf. Aus dem Kopf, den ich jetzt auf Ihren Schultern sehe? Ja, Sir. Beherbergt er noch weiteres Inventar der gleichen Qualität? Ich denke schon. Ich hoffe, Besseres. Sind Sie mit dem Ergebnis Ihrer Bemühungen nicht zufrieden? Ganz und gar nicht. Bei jedem Bild hatte ich ganz bestimmte Vorstellungen vor Augen, die ich aber nicht verwirklichen konnte. Na, ganz so ist es nicht. Sie haben vielleicht nur die Schatten Ihrer Gedanken festgehalten. Dennoch sind diese Bilder außergewöhnlich. Ja, es ist jetzt 9. Was soll das, Miss Eyre, dass Sie Adele so lange aufbleiben lassen? Bringen Sie sie zu Bett. Gute Nacht. Adele gab ihm noch einen Kuss, ehe sie das Zimmer verließ. Er erduldete die Zärtlichkeit, schien sie aber nicht mehr zu mögen, als es Pilot getan hätte. Eher noch weniger. Mehrere Tage lang bekam ich Mr. Rochester nicht zu Gesicht. Eines Abends läutete er nach mir. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass meine Erscheinung meinem üblichen Quäkerstandard entsprach, straff und schlicht, geflochtenes Haar, ging ich nach unten. Miss Eyre, ziehen Sie Ihren Sessel noch ein wenig vor. Ich kann Sie nicht sehen, ohne meine bequeme Sitzposition zu verändern, wonach mir ganz und gar nicht der Sinn steht. Mr. Rochester saß in einem damastbezogenen Sessel. Er lächelte, schien sich ein bisschen verbindlich ergeben zu wollen. Dennoch blickte er noch immer ziemlich grimmig drein. Große, dunkle Augen hatte er. Und sehr schöne. Nicht ohne gewisse Abweichungen ins Unergründliche, die, wenn sie nicht Ausdruck von Sanftheit waren, einem doch zumindest eine Ahnung davon gaben. Sie taxieren mich, Miss Eyre. Halten Sie mich für gut aussehend? Nein, Sir. Oh, das ist ja wirklich einmalig. Da sitzen Sie da wie ein Nönnchen, so drollig, ernst und brav, und dann knallen Sie einem brüsk eine solche Direktheit hin.

wonach sie sich zu seinen Füßen auf ein Knie fallen ließ. C'est comme ça que maman le faisait, n'est-ce pas, monsieur? Ah, genau wie die Mutter. Und comme ça bezirzte sie mich auch und zauberte mein englisches Gold aus den Taschen meiner Breeches. Auch ich bin einmal jung und grün gewesen, Miss Eyre. Grasgrün, so frisch wie der junge Frühling. Mein Frühling ist allerdings vorbei. Aber er hat mir dieses französische Blümchen hinterlassen, das ich in gewissen Stimmungen gern los wäre. Besonders wenn es so unnatürlich und affektiert daherkommt wie jetzt. Eines Tages werde ich Ihnen das alles erklären. Gute Nacht. Mr. Rochester erklärte es mir tatsächlich eines Tages, auf einem Spaziergang entlang der Buchenallee, Adele immer in Sichtweite. Sie sei die Tochter einer französischen Ballerina namens Céline Varron, der er einstmals in einer Grande Passion, wie er sich ausdrückte, zugetan gewesen sei. Céline habe vorgegeben, diese Leidenschaft sogar noch glühender zu erwidern. Er habe sich für ihren Abgott gehalten, trotz seiner Hässlichkeit. Sie pflegte voller Bewunderung von meiner virilen Schönheit zu schwärmen, worin sie sich diametral von ihnen unterschied. Er sei wirklich der Überzeugung gewesen, dass Céline seine Taille d'Athlète, der Schönheit des Apoll vom Belvedere, vorgezogen habe. So geschmeichelt habe er sich gefühlt, dass er ihr eine Stadtwohnung einrichtete, ausgestattet mit Dienern, Equipage etc. Er fing, so sagte er an, sich nach allen Regeln der Kunst zu ruinieren. Mir wurde, ganz wie ich es verdiente, das Schicksal aller Liebesgockel zuteil. Rein zufällig hatte es Céline eines Abends, als sie ihn nicht erwartete, einen Besuch abgestattet. Und bezeichnenderweise war sie nicht da gewesen. Er setzte sich auf den Balkon und wartete. Als er sah, wie seine Angebetete in Begleitung eines Kavaliers das Haus betrat, blieb er auf dem Balkon auf der Lauer. Die beiden gingen in ihr Boudoir und fingen an zu plaudern. Auf dem Tisch lag seine Visitenkarte, deren Entdeckung dazu führte, dass sein Name ins Gespräch kam. Sie ergingen sich in so vulgären Beleidigungen, wie es ihrer armseligen Art entsprach, wobei sich besonders Céline hervortat, die sich recht drastisch über meine individuellen Mängel ausließ und sie als Missbildung bezeichnete. Ich platzte ins Zimmer, entließ Céline aus meiner Protektion, kündigte ihr fristlos die Stadtwohnung, ignorierte ihr Gekreische und verabredete mich mit dem Vicomte zu einem Treffen im Bois de Boulogne. Am darauffolgenden Morgen verpasste ich meine Kugel. Sie sind noch nie eifersüchtig gewesen, Miss Eyre, oder? Natürlich nicht. Denn Sie sind ja auch noch nie verliebt gewesen. Der Schock steht noch aus. Er blieb stehen. Thornfield Hall lag vor uns. Ich liebe dieses altehrwürdige Thornfield. Lange war mir der bloße Gedanke daran ein Gräuel gewesen. Ich habe es gemieden wie ein Pesthaus. Es ist mir noch immer ein Gräuel. Doch ich liebe es auch. Hindernisse. Auf meinem Weg zum Glück und zur Rechtschaffenheit werde ich niederreißen. Ich gehe das Wagnis ein. Lassen Sie uns jetzt reingehen. Es wird schon dunkel. Was ist es? Erst als ich mich zum Schlafengehen in mein Zimmer zurückgezogen hatte, begann mir die Geschichte im Kopf herumzugehen. Was entfremdet ihn von diesem Haus? Ob er bald wieder fortgeht? Wer ist da? Plötzlich war ich hellwach. Mir war, als berühre jemand meine Zimmertür. Als hätten sich draußen in der dunklen Galerie Finger an der Wandverkleidung entlang getastet. Wer ist da? Niemand antwortete. Dann ein Gelächter, leise, unterdrückt, direkt am Schlüsselloch meiner Tür. Der Riegel. Ich schob den Riegel vor, rief noch einmal, wer ist da? Etwas gluckste und murmelte. Gleich darauf entfernten sich Schritte in Richtung Galerie, dann zur Treppe zum dritten Stock, Tür, dann Stille. Grace Poole. Ob sie vom Teufel besessen ist? Ich hielt es allein nicht mehr aus, musste zu Mrs. Fairfax, öffnete mit zitternder Hand die Tür. Eine Kerze brannte auf dem Läufer in der Galerie. Erstaunlich.

Die Beziehung Jane Eyres zu ihrem Dienstherrn Mr. Rochester wird sich jedenfalls auf dramatische Weise entwickeln. Mehr erfahren Sie im Deutschlandfunk Kultur an beiden Weihnachtsfeiertagen, jeweils um 18.30 Uhr.